الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زول لي بيجشفستا. في هابن بيم in den letzten Sitzungen über die Situation in Al-Madina Al-Munawwara gesprochen und gesagt, dass es verschiedene Gründe gibt, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese drei verschiedenen jüdischen Stämmen nach und nach aus Medina vertrieben hat. Und wir werden das inshallah am Ende des Unterrichts heute kurz in wenigen Sätzen noch einmal zusammenfassen als Resümee, damit man sich das noch besser merken kann. Aber bevor wir das machen, wollen wir erst einmal zu dem letzten Teil kommen, dieser drei Stämme. Und zwar geht es um die Banu Qurayza. Die Banu Qurayza. So. Die Banu Qurayza wurden von den Muslimen bestürmt oder angegriffen. Am Ende von Dhul-Qi'da, am Anfang von Dhul-Hijja ungefähr, des fünften Jahres nach manchen, Tafsir Gila. Entschuldigung, nach manchen Historikern. Die meisten Gelehrte sagen, dass die Parteienschlacht, auf Arabisch Ghazwatul Khandaq, oder die Grabenschlacht besser gesagt, im fünften Jahr nach der Hijra stattgefunden hat. Warum heißt die Parteienschlacht Parteienschlacht? Wir werden darüber natürlich noch sprechen, aber die Antwort lautet, also wir reden jetzt heute nicht über die Parteienschlacht, ja, aber wir reden kurz nur darüber, warum diese Leute vertrieben worden sind. Die Parteienschlacht heißt auf einer Seite Parteienschlacht, Ghazwat al-Ahzab, und es gibt eine ganze Sura im Koran, die heißt Al-Ahzab. Ja. Warum? Weil die ganzen Parteien, außer den Muslimen, sich zusammen verbündet hat, um die Muslime zu bekämpfen und gegen sie Krieg zu führen in dieser berühmten Schlacht. Ghazwatul Khandaq, das heißt, die Grabenschlacht heißt sie deswegen auch, das ist die gleiche Schlacht, weil man Medina nicht von allen Stellen gleichzeitig beschützen konnte. Und deswegen hat man einfach um einen Teil einen riesengroßen Graben ausgegraben tatsächlich, sodass dieser Teil nicht mehr bewacht werden musste, weil da kann man eh nicht einfach rüberkommen, sondern reicht es, wenn einfach nur ein paar, sage ich mal, Bogenschützen da stehen und falls jemand versucht rüberzukommen, abgeschossen wird. So einfach läuft es. Der Grund, warum die Banu Qurayza vertrieben worden sind oder beziehungsweise angegriffen worden sind, ist wieder von ihnen ausgegangen. Weil sie den Vertrag zwischen sich und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebrochen haben. Und sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufs Übelste betrogen. Und ihr Anführer war Huyay ibn Akhtab, der von den, wie wir gesagt haben, der von den Banu Nadir haben wir gesagt, die wurden vertrieben nach Asham, nach Damaskus und Umgebung, bis auf manche von ihnen. Und einer von ihnen war eben, dieser Huyay ibn Akhtab, der die Juden angeheizt hat, gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam in einer ganz schwierigen Lage zu kämpfen. Und zwar hat es dazu geführt, dass die Parteien gegen die Muslime sich versammelt haben und bis zu 10.000 Mann waren. Die Historiker sagen, sie waren 10.000 Soldaten gegen die Muslime, die ein Bündnis hatten mit den Banu Qurayza. So, darum geht es jetzt. Die Muslime hatten ein Bündnis mit den Banu Qurayza, dass wenn sie angegriffen würden, dann halten sie beide zusammen und kämpfen. Als es darauf ankam, haben die Banu Qurayza ihren Vertrag gebrochen. Und das ist das Übelste, was du machen kannst, im Krieg deinen Verbündeten zu betrügen. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat während der Schlacht Az-Zubayr ibn al-Awwam, wie es in Sahih Bukhari Muslim heißt, radiallahu anhu, hinausgeschickt, um zu schauen, was sie vorhaben. Das heißt, er hat Az-Zubayr ibn al-Awwam und später auch Sa'd ibn Mu'adh und Sa'd ibn Ubadah und auch Abdullah ibn Rawaha und Khawat ibn Jubayr hat sie alle hinausgeschickt, um zu spionieren. werden die Banu Qurayza zu ihnen halten oder werden sie den Vertrag brechen? Warum? Warum war sehr wahrscheinlich, dass sie den Vertrag brechen? Weil sie bekannt dafür waren. Und zweitens, weil die anderen sind ja auch Juden teilweise. Das heißt, zu den Parteien, die sich gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit den Banu Qurayza versammelt haben, gehören Juden. Deswegen war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie den Vertrag mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam brechen und aufgrund der Glaubenszugehörigkeit mit den eigenen Juden kämpfen werden. Und das war die Angst vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen hat er diese Sahaba hinausgeschickt, um zu spionieren, um zu schauen. Spionage in so einem Fall ist gut. Also manche Leute denken, Spionage ist was Schlechtes. Spionage, es gibt kein Land, das ohne Spionage auskommt. Ja? Das wird zwar, Spionage ist immer schlecht, wenn der Feind das macht. Wenn der Feind dich spioniert, das ist schlecht. Und da gibt es dann gleich Todesstrafe bei manchen und weiß ich was. Ja, klar, logischerweise. Aber wenn du selbst Spionage machst, ist das für dich von sehr großem Vorteil. Wie dem auch sei, die Sahaba, als sie zurückkamen, haben sie alle bestätigt und gesagt, jawohl, die Banu Qurayza, sie haben vor, euch im Stich zu lassen, wenn es darauf ankommt. Und das war sehr hart, natürlich für die Muslime, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Nach der Schlacht, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Muslime siegreich sein lassen, um das abzukürzen, die Schlacht. Aber die Muslime waren siegreich. Nach der Schlacht ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Hause gegangen und hat sich gewaschen und hat gedacht, die Sache wäre sozusagen vorbei. Daraufhin kam Jibril alaihi salatu wasalam zu ihm und hat zu ihm gesagt, warum hast du die Waffen weggelegt? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich wollte wissen, die Schlacht war doch schon vorbei. Warum soll die Waffen nicht ablegen? Dann hat Jibril a.s. in Richtung Banu Qurayza gezeigt. Und dann hat der Prophet verstanden darunter, sallallahu alaihi wasallam, dass er sich an ihnen rächen muss. Als Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat diese Überlieferung, die ich jetzt vorlese, im Kapitel, in einem schönen Kapitel heißt es, Al-Ghaslu Ba'd al-Harb. Das heißt, sich zu waschen, nachdem man gekämpft hat. Ja? Das heißt also in einem Kapitel, da würdest du gar nicht danach suchen jetzt, ne? Um diese Überlieferung über Banu Qurayza zu finden. Du würdest irgendwo anders gucken, aber nicht, wenn es darum geht, sich zu waschen. Aber er wollte damit sagen, dass es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dass man nach dem Krieg den Ghusl durchführt. Und er sagte, عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعوا يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا وأومأ إلى بني قريظة قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها berichtet, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم als er von der Grabenschlacht zurückkehrte und seine Waffen abgelegt hatte und sich gewaschen hatte, kam zu ihm Jibril. Und sein Kopf war noch voller Staub. Und er sagte, hast du etwa deine Waffen schon abgelegt? Bei Allah, ich habe meine noch nicht abgelegt. Daraufhin sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wohin? Wohin befiehlt mir Allah zu gehen? Dann hat Jibril gezeigt in Richtung Banu Qurayza. Aisha sagte, daraufhin ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, losgezogen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Banu Qurayza, Entschuldigung, seinen Sahaba, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Sahaba gesagt, dass Jibril zu ihm gekommen ist, um, um sie in Angst und Schrecken zu setzen, Jibril, der Engel, alaihi salatu wasallam. Und dann hat er gesagt zu seinen Freunden, La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Qurayza. Das heißt, keiner soll das Asr-Gebet verrichten, es sei denn, er ist bei den Bani Qurayza schon angekommen. Also anders ausgedrückt, verrichtet das Gebet ja nicht, bevor ihr bei den Bani Qurayza angekommen seid. So ist es Bukhari. Und Sahih Muslim heißt es, dass es um das Dhuhr-Gebet geht. Manche Gelehrte haben das miteinander verbunden, das ist einfach. Und zwar, wenn Dhuhr-Zeit war und die einen haben noch Dhuhr noch gar nicht gebetet, dann sollten sie erst beten, wenn sie dort waren. Und die anderen haben Dhuhr schon gebetet, sie sollen auch nicht so lange zögern, sodass sie Asr noch in Medina beten. Weil manche Leute können ja sagen, also, dann wird es auch ein bisschen besser verstehen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist da. Und er ist der Gesandte Allahs. Ich meine, unser einer wünscht sich, den Propheten im Traum zu sehen, ja. Aber die Leute, die wohnen mit ihm und die möchten gerne hinter ihm beten. Und das war ja auch die Fitna von manchen Sahaba, der sie erlitten sind, weil sie haben gesagt, ich möchte mit dem Propheten, ich möchte nicht hinausziehen mit den anderen Kämpfern, sondern ich möchte noch das Jum'a-Gebet mitbeten. Jum'a-Gebet, Khutbah vom Propheten erleben. Ja? Das war eine Katastrophe dann, weil es ist halt eine Fitna, zweifellos. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, ihr sollt erst beten, wenn ihr dort angekommen seid. Und dann kennt ihr die berühmte Geschichte. Unterwegs sind sie dann sich uneinig geworden. Manche haben gesagt, weil die Zeit war knapp. Manche haben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, erst beten, wenn ihr angekommen seid. Und die haben gesagt, wir beten nicht. Bis wir, auch wenn wir im Maghrib ankommen, ist völlig egal, beten erst, wenn wir angekommen sind. Und andere haben gesagt, der Prophet hat das doch gar nicht gemeint. Sondern er hat gemeint, wir sollen uns beeilen, sodass wir Asr dort sind und nicht noch beten, wenn wir hier sind. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass manche haben das so gemacht und andere wiederum haben das anders gemacht. Bismillah. Die Banu Qurayza, liebe Geschwister, waren nicht in Medina direkt. Deswegen braucht man ein bisschen Zeit, bis man dahin gekommen ist. Und dann haben manche tatsächlich unterwegs gebetet und manche haben gesagt, nein, wir beten erst, wenn wir angekommen sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er davon erfahren hat, welcher Gruppe hat er recht gegeben? Er hat geschwiegen und hat gar nichts dazu gesagt. Ja? Er hat geschwiegen, gar nichts dazu gesagt. Das heißt mit anderen Worten, er war mit beidem einverstanden. Wir waren mit beidem einverstanden. Und deswegen ist es natürlich ein großer Nutzen für uns heutzutage, besonders gemeint ist für die Gelehrten, rahimahumullah, und möge Allah mit ihnen zufrieden sein, weil das bedeutet, wenn man sich Mühe gibt, die Wahrheit herauszufinden, ist man immer auf dem richtigen Weg. Entweder man hat Recht und bekommt zwei Belohnungen, oder man hat Unrecht, bekommt trotzdem eine Belohnung, und die Sünde ist vergeben. Oder der Fehler, besser gesagt, ist vergeben. Ja? Alhamdulillah. Das heißt, der Hadith ist ein riesiger Vorteil. Überliefert wird, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu auf dem Weg dorthin er die Fahne getragen hat, radiallahu anhu. Die Banu Qurayza, als die Muslime sie umzingelt haben, haben aufgegeben und sie haben akzeptiert, dass Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala anhu, dass er entscheiden soll, was mit ihm geschieht. Mit den Kämpfern. Und warum waren sie damit einverstanden, dass Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu entscheidet? Weil er war von den Aus. Und die Banu Qurayza hatten ein Bündnis zwischen sich und den Aus gehabt. Aus und Khazraj sind die zwei Stämme, die ursprünglichen Stämme von Medina. Aus ist einer von den beiden. Und die haben sich gedacht, Sa'd wird bestimmt barmherzig mit uns umgehen, weil er einer von uns ist, mehr oder weniger. Auf jeden Fall hat man Sa'd dann gebracht, getragen, weil er von einem Pfeil getroffen worden war in seinem Arm bei dieser Schlacht. Und dann hat er entschieden und gesagt, ich bestimme, ich entscheide, ihr seid damit einverstanden. Der Prophet war einverstanden, dass Sa'd bestimmt, was passieren soll. Und die anderen waren einverstanden, dass Sa'd bestimmt. Dann hat er gesagt, ich bestimme, dass ihre Kämpfer getötet werden. Und dass ihre Frauen gefangen genommen werden und die Kinder ebenfalls. Und dass ihr Vermögen verteilt wird unter den Muslimen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das bestätigt und hat gesagt, du hast genauso geurteilt, wie Allah subhanahu wa ta'ala geurteilt hat. Und dadurch hat Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala anhu sich freigesprochen, losgesprochen von jeglichem Bündnis mit Leuten, die den Vertrag nicht eingehalten, sondern gebrochen haben, betrogen haben. Und dass sein eigenes Volk, die Aus, die waren überhaupt nicht damit unzufrieden. Die hatten zwar auch ein Bündnis gehabt mit den Banu Qurayza, aber wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam etwas bestimmt und entscheidet, dann hat kein Mensch das Recht, etwas anderes zu entscheiden als sie. Und sein Urteilsspruch richtete sich auf 400 Menschen, wallahu a'lam. Drei von den Banu Qurayza sind gerettet worden, drei von ihnen, von den Männern, ganz einfach, weil sie den Islam angenommen haben und dadurch haben sie sich selbst und ihr Vermögen geschützt. Und dann hat man auf dem Markt in Medina das Urteil vollstreckt, in einem großen Graben, den man gemacht hat, und sie wurden dann eben in Massen dorthin gerichtet, denn das ist der Lohn, den jemand bekommt, der in solchen Zeiten jemanden betrügt. Und von den Frauen wurde natürlich keine Frau getötet, weil das Töten von Frauen ist verboten, es sei denn, sie kämpfen mit. Und eine Frau, sie hat tatsächlich mitgekämpft, deswegen wurde sie ebenfalls hingerichtet. Und das war eine Frau, sie hatte einen Mühlstein genommen und auf einen Sahabi namens Khalad ibn Suwaid geschmissen und hat ihn dadurch getötet. Und wenn jemand tötet, dann ist das eben sein Lohn dafür. Und die kleinen Kinder, man hat sie freigelassen. Weil auf die lastet sowieso keine Sünde. Und was können sie dafür, wenn ihre Väter sündhaft leben und betrügen. Wie dem auch sei, manche heutige Historiker, und damit schließen wir, das ist der vorletzte Abschnitt, den wir machen wollen, dann fassen wir zusammen, sind wir fertig. Manche zeitgenössische Historiker von heutiger Zeit, sie versuchen, diese Geschichten zu leugnen. Sie versuchen zu sagen, dass diese Erzählungen, die ich euch gerade eben erzählt habe, unauthentisch sind. Obwohl sie authentisch sind. Warum? Weil sie sagen, das widerspricht den Menschenrechten. Und das ist nicht von Vorteil für die Muslime, dass sie solche historische Ereignisse in ihre Bücher aufnehmen, weil sie gegen sie verwendet werden können. Wie dem auch sei, die authentischsten unserer Quellen berichten davon. Und diese strenge Strafe, sie ist streng. Zweifellos ist sie streng. Keiner verniedlicht eine Hinrichtung. Das ist eine üble Sache für die Person, zweifellos. Und schlimme Sache. Aber, liebe Geschwister, die Strafe der Hölle ist noch viel strenger. Also wenn es darum geht, wenn dein Verstand bestimmen soll, was gut ist und was schlecht ist, wirst du nachher anfangen, die Hölle sogar zu leugnen. Also sei vorsichtig. Allah subhanahu wa ta'ala, er bestimmt im Diesseits und im Jenseits. Aber diese strenge Bestrafung, die sie bekommen haben, erlitten haben, liebe Geschwister, war das Ergebnis ihres Verrats, ihres Hochverrates, ihres üblen, ekelhaften Betruges, den sie auf sich geladen haben. Und dadurch haben sie ihr Bündnis mit den Muslimen gebrochen. Und statt dass sie die Muslime verteidigen, sind sie ihnen sogar in den Rücken gefallen. Und dadurch, liebe Geschwister, oder diese Art von Hinrichtung, machen bis zum heutigen Zeitpunkt viele Staaten. Viele Länder machen das, und wenn ihr eigenes Land das nicht erlaubt, ihr eigenes Gesetz nicht erlaubt, warum machen sie dann? Auswärts. Ganz einfach auswärts. Sie sagen, innerhalb meines Territoriums darf ich das nicht machen, weil da gibt es ein Grundgesetz und da gibt es Menschenrechte und das muss ich respektieren. Aber außerhalb meines Landes brauche ich keine Grundgesetze zu respektieren und keine Menschenrechte zu respektieren. Warum? Weil dort gibt es kein Gesetz und ich bin der Stärkere. Und deswegen sehen wir wieder wie wunderbar, dass nur der Islam ist eine Lösung für alle Menschen. Weil der Muslim, für ihn gibt es keinen Unterschied, ob er zu Hause ist oder draußen ist. Überall muss er Allah fürchten. Überall muss er sich an die Gesetze Allahs halten. Nicht zu Hause darf. Manche Muslime, auch unter Muslimen gibt es auch sowas. Ich rede vom Islam, nicht von der Ausübung von manchen Leuten. Manche Leute denken, wenn sie im Urlaub sind, da gibt es kein Salah mehr in der Moschee, da gibt es kein Jum'a-Gebet mehr. Der Islam ist, kann man zu Hause lassen. Ja? Wenn sie aus ihrer Heimat rausgehen. Ja? Aber das ist nicht der Fall. Im Islam ist es so, dass Allahs Gesetz überall gilt, liebe Geschwister. Und was haben sie eigentlich gemacht? Warum war das so gefährlich, was sie gemacht haben? Weil dadurch, dass sie diesen Verrat gemacht haben und den Muslimen den Rücken gefallen sind, haben sie die Seelen der Muslime oder die muslimischen Männer und Frauen und Kinder, sie haben sie dem Pfeil und Bogen ausgesetzt. Sie haben sie der Tötung ausgesetzt. Weil wenn jetzt ein Teil der Stadt nicht mehr beschützt ist von den Banu Qurayza, dann kann es sein, dass von dort Leute reinströmen, die Feinde, die von den Parteien, von den Ahzab auf Arabisch sagt man das, und dann töten sie die Frauen und Kinder in der Stadt. Das haben sie ja dadurch zugelassen, dass das passieren kann. Ja? Und deswegen war das die gerechte Bestrafung. Genauso, dass ihr Vermögen, dass man ihr Vermögen hätte geplündert. Und ihre Nachkommenschaften, die eigenen Kinder der Muslime, hätte passieren können, dass man sie versklavt hätte und gefangen genommen hätte und getötet hätte oder gefoltert hätte oder wie auch immer. Und deswegen war das genau die richtige Bestrafung. Und deswegen hat der Prophet Sa'ad auch gesagt, du hast genauso geurteilt, Sa'ad, wie Allah subhanahu wa ta'ala über dem siebten Himmel. Genauso. Und deswegen gibt es keinen Grund dafür, dass man sich entzieht oder distanziert von historischen Fakten, die stattgefunden haben, sondern man muss die Dinge ins richtige Licht rücken, damit die Leute das richtig verstehen. Manche Menschen, die heutzutage sprechen von Menschenrechten, sie sind die Ersten, die Menschenrechte verletzen. Dadurch, dass sie, wie gesagt, dadurch, dass sie es in der Tat nicht machen, und dadurch, dass sie sagen, die Menschenrechte gelten nur für bestimmte Menschen. Manche Menschen müssen sich daran halten, und das sind genau die anderen, wenn es um mich geht, aber ich brauche mich nicht an Menschenrechte halten. Ja? Oder, dass es wie gesagt territorial ist. In dem Gebiet ja, aber hier darf man nicht foltern, dann machen wir es lieber außerhalb. Ja? Das ist, liebe Geschwister, die Art Heuchelei, diese Zweigesichterei, die andere Menschen haben, und Alhamdulillah gibt es das bei uns im Islam nicht. Bei uns im Islam gibt es Gerechtigkeit, jawohl, der Mörder, es ist sehr hart für ihn, dass er hingerecht wird, zweifellos, sehr hart für ihn. Aber wir Muslime oder der Islam schaut auf das Allgemeinwohl für die gesamte Gesellschaft. Und es nutzt der Gesellschaft überhaupt nichts, wenn da ein Mörder rumläuft, dass sie alle Angst haben müssen. Sondern es ist besser, dass einer beseitigt wird und dass dafür das Allgemeinwohl der gesamten Gesellschaft bestehen bleibt. Und das ist auch ein Prinzip, das jeder Mensch einsieht. Kein Mensch sieht das nicht ein, das Prinzip, dass Gefängnisstrafen sinnvoll sind. Ja? Aber wenn es natürlich Behinderungen gibt, gibt es manche Menschen, die damit nicht einverstanden sind. Gut, das ist deren Sache. Man muss nicht mit allen Sachen einverstanden sein, um miteinander leben zu können. Aber gerecht ist es sicherlich, dass jemand, der getötet hat, getötet wird. Das ist zweifellos der Fall. Weil das findet man sogar nicht nur im Koran, das findet man auch in der Tora, das findet man auch im Evangelium. Und deswegen ist es eine Sache, die bei allen Himmelsreligionen gibt. Zusammengefasst, wir haben drei Gruppen. Die Banu Qaynuqa, Banu An-Nadir, Banu Qurayza. Was war die erste? Die erste haben wir gesagt, die Banu Qaynuqa, der Hass und der Neid, den sie an den Tag gelegt haben, nachdem die Muslime in Badr gesiegt haben im zweiten Jahr, hat dazu geführt, dass die Sicherheit in Medina nicht mehr gewährleistet war und die Muslime hatten Angst um ihr Leben und deswegen, weil sie hatten Angst davor, vor Übergriffen und dass die Juden gegen sie kämpfen würden, deswegen hat man sie aus Medina rausvertrieben. Und es gibt eine zweite Überlieferung, die umstritten ist, wie wir gesagt haben, dass ein Muslim ermordet worden ist, nachdem er einen Juden ermordet hatte. Und die Geschichte mit dem Hijab, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Das war der zweite Grund, warum es zur Unruhe kam. Es war, wir haben gesagt, es war nicht der Auslöser, das war sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die zweiten waren die Banu Nadir. Da gab es zwei Mordversuche. Der erste Mordversuch war, als die Juden gesagt haben, wir möchten uns mit dir treffen, o Gesandter Allahs, unsere Rabbiner, mit dir. Du sollst ihnen den Islam erklären, auf neutralem Boden. Wenn sie glauben, folgen wir unseren Gelehrten allen. Sie wollten aber kommen und sie hatten geplant, mit ihren Dolchen zum Propheten zu treffen und ihn zu töten. Eine Frau hat das Geheimnis verraten und so wusste der Gesandte Allah davon Bescheid und er ist nicht hinausgekommen, sondern hat sie umzingelt und vertrieben. Und der zweite Grund, warum die Banu Nadir vertrieben worden sind, war ein weiterer Mordversuch, und zwar als zwei Muslime getötet worden waren. Bei einem Mord gibt es jetzt immer ein Dia, Blutgeld in bestimmten Fällen. Und diese Art Blutgeld hatte man sich geeinigt mit den Juden zusammen. Wenn jemand getötet wird aus Versehen, ein Muslim oder ein Jude, dann helfen wir uns gegenseitig, dieses Blutgeld zu bezahlen. Eine sehr schöne Sache. Als dann passiert es tatsächlich, weil ein Muslim jemand getötet wurde, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Juden gegangen und wollte sein Recht einfordern. Und sie hatten vor, ihn zu töten, indem sie einen Felsen auf ihn draufschmeißen. Und in der Zwischenzeit hat Jibril alaihi salatu wasallam dem Propheten sallallahu alaihi wasallam davon berichtet und so ist er zügig weggegangen, noch bevor sie es machen konnten, und ist zurückgekehrt mit einer Armee und hat sie vertrieben. Und der dritte Grund waren die Banu Qurayza. Die Banu Qurayza waren diejenigen, die den Vertrag gebrochen haben am Tag der Parteienschlacht, und so waren sie der Grund dafür, dass viele Muslime und Kinder und Frauen und unschuldige Menschen und alte Männer auch und alte Frauen hätten getötet werden können, und deswegen war das ihr seht von den drei Gruppen, die ersten zwei wurden vertrieben, aber die dritte nicht. Bei der dritte gab es keine Vertreibung mehr. Die gibt es bis heute nicht mehr, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.